Kundgabe 3149. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.6.1944. Seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter meines Wortes. Ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen denen, die im lebendigen Glauben mit mir verbunden sind, und den Formgläubigen, die wohl auch meiner Kirche angehören, dem Wort nach, nicht aber in ihrem Geist, denn sie wissen nicht, was die Verbindung ihres Geistes mit meinem Geist auf sich hat. Sie leben im Glauben, ihrer Pflicht zu genügen, wenn sie mein Wort hören, doch sie haben es noch nicht versucht, mein Wort so auszuleben, dass es die geistige Verbindung mit mir nach sich zieht. Ihr Wille ist nicht stark genug, selbst tätig zu sein, und das Hören meines Wortes allein bringt diese Verbindung mit mir nicht zustande. Es muss ein Liebeswirken das Zeichen sein, dass sie mein Wort auf ihr Herz haben wirken lassen. Und mit diesem Liebeswirken ziehen sie auch mich selbst an sich. Und dann erst ist ihr Glaube lebendig. Es können aber die Menschen sich zur Kirche bekennen, und doch ist ihr Glaube tot, wenn ihm nicht die Werke folgen. Und diese hören auch mein direkt zur Erde geleitetes Wort nur mit den Ohren und lassen es sich nicht zu Herzen gehen. Sie wollen mein Wort nur dort entgegennehmen, wo es ihnen von alters her geboten wird. Sie lassen es nicht voll gelten, so es ihnen anderweitig vermittelt wird, weil sie in das Wesen des Wortes noch nicht eingedrungen sind, weil sie nicht wissen, dass dieses erst die Folge eines lebendigen Glaubens, einer innigen Verbindung mit mir ist. Und sie können dieses Wissen nicht durch äußere Vermittlung des Wortes empfangen, sondern durch das Leben nach dem Wort, das ihnen zwar überall geboten werden kann, aber erst Leben gewinnen muss durch den Willen des Menschen selbst. Den Formgläubigen mangelt dieses Wissen. Und aus der Hand eines gewissermaßen außerhalb ihrer Kirche Stehenden nehmen sie es auch nicht an. Sie werden aber auch niemals die außergewöhnliche Kraft aufbringen, standzuhalten im kommenden Glaubenskampf. Es wird ihnen die Kraft mangeln, die das gelebte Wort ihnen zuführt. Die Kraft zum Ausharren, die nur aus der lebendigen Verbindung mit mir erwächst. Und niemals wird der Formgläubige im überzeugten Glauben stehen, sondern nur den traditionellen Glauben sein eigen nennen, den Glauben, den er übernommen hat durch Belehrungen und den er aus Tradition nicht aufgeben will, ohne aber tief im Herzen für ihn einstehen zu können, weil dies das Vorrecht derer ist, die mein Wort in sich vernehmen, hörbar oder gedanklich durch ihren Willen, danach tätig zu sein. Seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter meines Wortes. Dies muss ich allen immer wieder zurufen, denn davon hängt es ab, ob euer Glaube lebendig ist oder nur eine tote Form, die nicht genügen wird in den Tagen des Kampfes wider mich. Und lasset daher mein Wort auf euch wirken. Erwäget es im Herzen und handelt danach, auf dass es euch zum Segen gereiche, auf dass euer Geist erwache und euch antreibe zu immer eifrigerer Tätigkeit, aus der euch dann die Kraft erwächst, mich selbst in euch zu vernehmen und auszuharren bis ans Ende. Amen.